Was bleibt nach dem Tode, wenn der Name nicht bleibt? Und wie bleibt der Name, wenn Geschichte er schreibt? Wie schreibt er Geschichte, wenn er entdeckt, wenn er entdeckt, was sich unseren Blicken bisher noch versteckt? Was bleibt nach dem Tode, wenn nicht bleibt, wenn nicht bleibt der Ruhm? Was bleibt nach dem Tode? Große Tat, großes Menschentum. Der Name